Es flackert das Licht, dann pumpt die Musik. Auf der Tanzfläche herrscht Krieg. Schwitzende Menschen, Basstherapie. Wir machen Strobo-Party. Strobo-Pop, Strobo-Pop. Ich hab voll das Brett vom Kopf. Flattermann, Flimmerlicht, ich seh dich nicht. Das ist das Original, es blendet dich jedes Mal. Atze, dir bleibt keine Wahl, das Licht strahlt. Tip-top, Strobo, Strobo, lange Stange, Atzenguru, keine Bange, ich bin Solo, Disco, Disco, Pogo, Pogo, Old School, Baby, Electric, Boogie, Boogie, Baby Boys und Baby Girls, Strobo, Pop. Es flackert das Licht, dann pumpt die Musik, auf der Tanzfläche herrscht Krieg, schwitzende Menschen, Basstherapie, wir machen Strobo-Party. Alkopopper, Strobopopper, Arzen sind viel, viel bekloppter. Flacker, flacker, Arzen macht euch locker, locker, locker. Blitze in der Disco, viele schwitzen, ist so oben ohne. Ich kenne die Dame nackt, die sagte zack die Bohne. Party machen, nicht abkacken, weiter lachen, schnell aufwachen, weiter zappeln, weiter zappeln. Lasst uns heute den Club abfackeln, wegen die Party, Strobopop. Heute wird extrem gerockt, wir steigern jetzt das Ganze. Es flackert das Licht, dann pumpt die Musik. Auf der Tanzfläche herrscht Krieg. Schwitzende Menschen, Basstherapie. Wir machen Strobo-Party. Es flackert das Licht, dann pumpt die Musik. Auf der Tanzfläche herrscht Krieg.